Ja, Sie haben recht. Er ist solider. Das lobe ich mir. Nun, fahren Sie fort. Also, Afanassi Iwanowitsch Wachruschin, von dem, wie ich annehme, Sie öfters gehört haben, sendet Ihnen auf Wunsch Ihrer Frau Mama durch unser Kontor eine Anweisung, begann der Diener, sich direkt an Raskolnikow wendend. Falls Sie wieder bei Bewusstsein sind, soll ich Ihnen 35 Rubel aushändigen, die an Semjon Semjonowitsch von Afanassi Iwanowitsch auf Wunsch Ihrer Frau Mama wie in früheren Fällen überwiesen worden sind. Sie kennen ihn doch. Ja, ich erinnere mich, Wachruschin, sagte Raskolnikow nachdenklich. Hören Sie, er kennt den Kaufmann Wachruschin, rief Rasumichin aus. Ist er etwa nun nicht bei Bewusstsein? Übrigens, ich merke jetzt, dass Sie ebenfalls ein gescheiter Mann sind. Nun ja, kluge Reden hört man gern. Ja, er ist es, Wachruschin, Afanassi Iwanowitsch. Und zufolge des Wunsches Ihrer Frau Mama, die schon einmal auf diesem Wege Ihnen Geld gesandt hat, hat er es auch diesmal nicht abgelehnt und hat Semjon Semjonowitsch in diesen Tagen Order erteilt, Ihnen 35 Rubel bis auf Weiteres auszuzahlen. Das ist gut, bis auf Weiteres. Nicht übel war auch das von Ihrer Frau Mama. Nun, also wie ist Ihre Ansicht? Ist er bei vollem Bewusstsein oder nicht? Hm? Von mir aus ja. Mir geht es ja nur um die Unterschrift. Die müsste ich haben. Die wird er schon hinkritzeln. Was haben Sie da? Ein Buch etwa? Das Quittungsbuch. Hier, bitte. Geben Sie es her. Nun, Rodja, erhebe dich. Ich will dich stützen. Unterschreibe mal. Nimm die Feder. Denn Geld brauchen wir jetzt mehr als Sirup, Bruder. Ist nicht nötig, sagte Raskolnikow und stieß die Feder von sich. Was ist nicht nötig? Ich werde nicht unterschreiben. Zum Teufel, es geht nicht ohne Unterschrift. Ich brauche es nicht, das Geld. Das Geld brauchst du nicht? Nun, das lügst du, Bruder, ich kann es bezeugen. Bitte beachten Sie es nicht, er tut bloß so, fantasiert wieder. Das passiert ihm übrigens auch im wachen Zustand. Sie sind ein verständiger Mann und wir wollen ihn leiten. Das heißt, einfach seine Hand führen, er wird dann unterschreiben. Helfen Sie. Ich kann ja auch ein anderes Mal kommen. Nein, nein, nein, warum sollen Sie sich bemühen? Sie sind ein verständiger Mann. Nun, Rodja, halte den Besuch nicht auf. Du siehst, er wartet.